Okay. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv. Mein Sound ist wie ein Bombengürtel um deinen Bauch. Der Auslöser löste sich von selbst aus. Und 100 andere gängen drauf. Das passiert vor meinem Sound. Der ist das C4 unter deinem Auto. Steck den Schlüssel rein und boom. Deine Frau weint, dein Kind schreit. Ja, was steigst du auch mit meinem Sound in die Karre ein? Mein Sound ist purer Sprengstoff. Er zerlegt dein Wohnblock. Mein Sound ist ein Amoklauf. Er schießt dir eine Kugel im Kopf. Mein Sound ist eine scharfe Handgranate, bereit alles in die Luft zu jagen. Mein Sound muss zum Charter. Er hat mit Schaden ein Rater. Mein Sound ist wie Napalm. Ich lasse ein Flammenwerfer vom Himmel fallen. Mein Sound wird bald überall knallen. Mein Sound hinterlässt nur Asche und Qualm. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Mein Sound wird aus Atomen gebaut. Zur Bombe geformt, die alles wegbombt. Mein Sound sprengt die Welt hoch. Mein Sound ist ein Sprengsatz in der Wohnung eines Gangster-Rappers. Der geht hoch, sobald er die Wohnung betritt. Mein Sound knallt so heftig wie Hiroshima. Pumpt wie Fukushima. Mein Sound ist gewaltiger als der 11. September. Mein Sound ist die Begleitung ein jedes Selbstmordattentäter. Mein Sound dreht man leider nicht laut auf. Da kommt der böse Staub aus den Boxen raus. Den klebe ich auf jeder CD drauf. Der ist leicht entzündlich, so wie mein Sound. Mein Sound ist ein Brandanschlag. Sowas nennt mein Sound Standard. Mein Sound ist genau das, wovor ihr alle so Angst habt. Mein Sound ist schlimmer als der Holocaust. Mein Sound lacht euch aus. Mein Sound ist wie eine Landmine. Kinder treten drauf, stoßen drauf. Ja, sowas passiert bei meinem Sound. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin. Hochexplosiv wie Dynamit und TNT. Hochexplosiv wie Nitroglycerin.